Seite. Dann sind wir Helden an diesem Tag. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Wenn Sie diese Sendung hören, meine Damen und Herren, wissen Sie nicht, ob das meine wirkliche Stimme ist und ob ich diese Worte wirklich sage oder ob die jemand nachgebastelt hat. Es gibt nämlich jetzt einen Stimmensimulator und es gibt Fake Voices. Mit nur wenig Ausgangsmaterial lässt sich bald jede Stimme überzeugend nachbauen. Fake Voices können allerdings, wie man sich vorstellen kann, zu einem Problem werden. Wenn Nitesh Saxena über die Technologie spricht, die er erforscht, kommen die positiven Aspekte ziemlich kurz. Sie könnte Menschen, die keine Stimme mehr haben, eine geben, das schon. Aber der Wissenschaftler von der University of Alabama at Birmingham spricht dann doch wieder schnell von den Gefahren, die von den Fake Voices ausgehen. Eine kurze Aufnahme, mehr braucht es bald nicht mehr, um jede menschliche Stimme zu generieren und sie sagen zu lassen, was man will. Bisher waren dazu große Mengen Daten nötig, stundenlange Sprachaufnahmen, um auch die Feinheiten und die Software zu trainieren. Trotzdem habe das Ergebnis meist wie ein Roboter geklungen, sagte Saxena. Die aktuellen Technologien arbeiten etwas anderes aus. Anstatt eine Stimme von Grund auf neu zu modellieren, interessiert sich das System für die Unterschiede zwischen zwei Stimmen. Es wandelt dann die eine Stimme in die andere um, übernimmt so zum Beispiel die Intonation. Das bedeutet, dass schon mehrere kurze Sätze als Trainingsmaterial ausreichen. Das hat auch das Interesse von Unternehmen geweckt, natürlich. Das kanadische Start-up Lyrebird zum Beispiel behauptet, ihre Digital Voice brauche nur eine Minute Aufzeichnungen als Ausgangsmaterial. In Hörproben des Unternehmens kommen unter anderem Donald Trump und Barack Obama zu Wort. Die berühmten Politiker sind eindeutig zu erkennen und klingen besser als so mancher Stimmenimitator in der Morningshow eines Lokalradios. Doch Trump klingt trotzdem etwas flach und digital, wenn sein Lyrebird-Ego über Nordkorea spricht. Das ist besonders auffällig, wenn man sich viele Beispiele anhört. Man kann die Software von Lyrebird auch selbst testen. Dazu muss man mindestens eine Minute Sprachmaterial bereitstellen. Also Sätze wie Andreas placed the shell against his ear so he could hear the ocean. Also ich übersetze mal. Andreas hat die Muschel gegen sein Ohr gehalten und so konnte er den Ozean hören, einsprechen. Dann braucht die Software ein paar Minuten und anschließend kann man Sätze eintippen und sie dann selbst vorlesen hören. Täuschend echt klingt allerdings anders. Sollst du das sein? Fragt mein Freund. Ich höre mich wie mein angetrunkener Roboter an. Aber, sagt Lyrebird, je mehr Material man zur Verfügung stellt, desto genauer wird das Ergebnis. Mit amerikanischem Akzent soll man am besten funktionieren. In Zukunft, sind sich Experten sicher, werden die Sprachgeneratoren immer besser, die Stimmen, die sie erzeugen, immer überzeugender. Die Fähigkeiten der Menschen, sie zu erkennen, werden sich aber nicht verbessern, das sagt Saxena. Nicht nur Menschen lassen sich täuschen. Schon heute sind Menschen nicht in der Lage, gute Fake Voices von echten zu unterscheiden. Saxena und seine Kollegen und Kolleginnen haben in einer Studie einen von ihnen programmierten Stimmengenerator getestet. Das Ergebnis: Nicht nur Menschen lassen sich täuschen, Maschinen fällt es sogar noch schwerer, die falschen Stimmen zu erkennen. Das bedeutet, Systeme, die eine Sprachauthentifizierung nutzen, sind anfällig für Hackerangriffe. Maschinen fällt es noch schwer, die falschen Stimmen zu erkennen. Gedacht waren die Fake Voices am Anfang dazu, Menschen, die durch eine Krankheit ihre Stimme verloren hatten, diese wieder zurückzugeben. Stephen Hawking würde dann nicht wie ein Roboter klingen, sondern wie er selbst. Aber auch zum Beispiel Sprachassistenten könnten so menschlicher wirken. Lyra Bird schlägt vor, sich mit ihrer Software zum Beispiel Hörbücher in einer Stimme der Wahl vorlesen zu lassen. Naja, klingt alles relativ harmlos. Aber was, wenn die Technologie eventuell gekoppelt an ein gefälschtes Video missbraucht wird? Mit diesem Problem muss sich auch Lyra Bird auseinandersetzen. In einem Ethik-Statement schreibt die Firma, es sei unvermeidlich, dass ihre Technologien in ein paar Jahren weit verbreitet seien. Die Frage lautet deshalb, wie man sie bestmöglich in die Welt einbringen kann, um das Missbrauchsrisiko so weit wie möglich zu vermeiden. Die Antwort, indem man bei den Menschen ein Bewusstsein für die Existenz der Technologie schaffe und sicherstelle, dass niemand meine Stimme ohne mein Einverständnis nutzen könne. Hahaha. Ha, ha. Die große Gefahr, sagt Saxena, bestehe darin, dass die Fake Voices dazu genutzt werden, um Fake News zu machen. Wann taucht die erste nicht gekennzeichnete Aufnahme auf, in der ein vermeintlicher Trump den Nordkoreanern den Krieg erklärt? Wie viele werden darauf hereinfallen? Was werden die Folgen sein? Bisher hat eine Tonaufnahme die Diskussion darüber, ob etwas wirklich so gesagt wurde oder nicht, beendet. Das könnte sich bald ändern, und zwar nicht nur für Prominente, von denen es bereits reichlich Tonmaterial gibt. Momentan ist es nicht sehr schwer, von jemandem eine kurze Stimmprobe zu bekommen, sagt Saxena. Von vielen Menschen gibt es bereits frei zugängliches Tonmaterial, zum Beispiel auf YouTube. Und wenn es ein Angreifer gezielt auf jemanden abgesehen hat, könnte eine heimlich gemachte Aufnahme schon reichen, um eine Sprachauthentifizierung zu überlisten. Auch für Saxena stellt sich die Frage, wie viel er von sich veröffentlicht. Natürlich will ich, dass meine Vorlesungen online gestellt werden, damit sie mehr Menschen erreichen. Gleichzeitig mache ich mich damit angreifbar. Der Wissenschaftler hält Aufklärung für das beste Mittel gegen Fake Voices. Die Menschen müssen sich bewusst sein, dass die eigene Stimme nicht mehr fälschungssicher sei. Sie müssen vorsichtiger sein, wenn sie Dinge online posten, aufpassen, was und mit wem sie etwas teilen. Ein einfaches Tool, das man herunterladen könne und das eine Aufnahme analysiere, sagt Saxena, gebe es derzeit nicht. Eine gute Nachricht hat Saxena immerhin. Auch wenn Menschen wohl nicht in der Lage sind, die Fake Voices zu erkennen, Maschinen sollten zumindest besser darin werden. Zum Beispiel, indem sie überprüfen, ob eine Stimme aus einem Lautsprecher kommt. Auch, dass sich immer mehr Menschen für das Thema interessierten, sei hilfreich. Denn Fake Voices werden uns alle betreffen. We'll be right back. Ich bin nicht von hier, du bist nicht von hier. Wir sind nicht von hier, wir sind alle nicht von hier. Es geht doch um den Menschen, was sind Pässe aus Papier? Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns noch ein Bier. Ich bin nicht von hier, du bist nicht von hier. Wir sind nicht von hier, wir sind alle nicht von hier. Das Leben ist eine Reise und das Glück ein Souvenir. Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns noch ein Bier. Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns noch ein Bier. Ich bin nicht von hier, du bist nicht von hier. Wir sind nicht von hier, wir sind alle nicht von hier. Das Leben ist eine Reise und das Glück ein Souvenir. Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns. Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns noch ein Bier. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 66. Teil. Dezember 1936 vor Madrid. Der Trick der Moros. Pasarán, pasaremos. Defender la vida de vuestros hombres. Defender la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios inimaginables, antes de consentir que triunfe la guerra, la resistencia pasará. Am 13. Dezember 1936 beginnen die Kämpfe an der Front vor Madrid erneut. Ziel der aufständischen Franco-Rebellen ist es, Madrid von Norden her einzukreisen. Die Kämpfe entbrennen um das Dorf Boadilla, das mehrmals den Besitzer wechselt. Hier fällt der aus einem deutschen KZ entkommene Hans Beimler. Aus diesem Abschnitt berichtet am 24. Dezember Alfred Kantorowicz. Die internationalen Bataillone der 11. und 12. sind in Ruhequartieren, aber in ständiger Alarmbereitschaft. Denn drüben ist es nach dem Misslingen des Durchbruchs zwischen Boadilla und Las Rosas verdächtig still geworden. Unsere spanischen Bataillone, die Thälmann und André abgelöst haben, konnten heute Morgen einige Kilometer des von den Faschisten so opferschwer erstrittenen Geländes kampflos wieder besetzen. Was steckt dahinter? Schwäche? Demoralisation? Meuterei oder irgendeine Tücke? Es scheint, dass es Meutereien gegeben hat. denn unsere Männer fanden eine Anzahl getöteter faschistischer Offiziere in den Stellungen. Sie fanden auch die Leichen unserer Genossen vom Thälmann-Bataillon, 15 Männer vom Stoßtrupp, 12 Deutsche und 3 Engländer, die am 19. Dezember im Wald von Boadilla 3 faschistische Kompanien aufhielten und damit das Bataillon André und unsere Position retteten. Sie hätten sich in Sicherheit bringen können. Man hatte ihnen den Rückzugsbefehl überbracht. Aber sie hatten zurücksagen lassen, wenn sie die Stellung räumten, so sei Edgar André bedroht, abgeschnitten zu werden. Sie könnten halten. Sie blieben und hielten den entscheidenden Stoß im Wald von Boadilla auf. Vor ihrer Sperrkette verbluteten in 4 vergeblichen Stürmen mindestens 200 Faschisten. Sie erlagen übrigens schließlich nicht der feindlichen Übermacht, sondern der List. Die Moros kamen mit erhobenen Händen auf sie zugelaufen. Hermanos, hermanos, no tirar! Brüder, Brüder, nicht schießen! Die unseren kannten den abscheulichen Trick noch nicht. Sie ließen mit gesenkten Waffen die vermeintlichen Überläufer kommen. Aus 15 Metern schleuderten die Mauren die Handgranaten, die sie in den Fäusten geschickt verborgen hatten, und ehe die unseren, soweit sie noch unverwundet waren, sich besinnen konnten, waren die Bestien heran und entschieden 10 gegen 1 mit Messern und Dolchen den ungleichen Kampf. So fielen Mann um Mann 12 deutsche und 3 englische Freiheitssoldaten im Nahkampf. Aber bevor die Faschisten den allzu spät errungenen Vorteil nutzen konnten, war unser Gegenangriff schon im Gange, war damit das Edgar-André-Bataillon und war die Linie Boadilla-Las Rosas gerettet. Der Verfasser des vorangegangenen Berichts, Alfred Kantorowicz, ist 1899 in Berlin geboren. Er zieht als Kriegsfreiwilliger mit 17 Jahren in den Ersten Weltkrieg und wird später Redakteur der Vossischen Zeitung in Berlin. 1931 tritt er der KPD bei, in der er die Gegenkraft gegen den zur Macht drängenden Nationalsozialismus zu finden glaubt. 1933 emigriert er nach Frankreich und wird dort Generalsekretär des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller. Da sein 1932 in Berlin ausgestellter Pass noch gültig ist, kann er bei Ausbruch des Bürgerkrieges legal nach Spanien einreisen. Er fliegt im Dezember 1936 mit einer Flugkarte, die das Spanien-Hilfskomitee zur Verfügung stellt, von Toulouse nach Barcelona. Mit der Eisenbahn fährt er nach Valencia weiter. Dort trifft er André Malraux in Fliegeruniform, der ihm rät, sich nicht nach Albacete zur Zentrale der Internationalen Brigaden, sondern gleich nach Madrid zu begeben. Kantorowicz begegnet in der spanischen Hauptstadt seinem Schriftstellerkollegen Gustav Regler, der als Kommissar bei der 12. Internationalen Brigade steht. Er selbst wird der 11. Brigade zugeteilt. Noch während des Bürgerkriegs wird Kantorowicz einen Dokumentationsband über das Tschapajew-Bataillon in den Internationalen Brigaden, dem Freiwillige aus 21 Nationen angehören, zusammenstellen, der im belagerten Madrid gedruckt, schon bald als eine literarische Kostbarkeit gilt. Spanisches Tagebuch und spanisches Kriegstagebuch aus seiner Feder sind weitere erregende Versuche, die Tragödie jener Männer zu dokumentieren, die sich von ihrem Gewissen aufgerufen fühlen, gegen den internationalen Faschismus zu kämpfen und die erleben müssen, wie in den eigenen Reihen ein neues Terrorregime Platz greift. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 66. Teil, Alfred Kantorowicz, die List der Moros. Unser Buchhinweis, Spanisches Tagebuch von Alfred Kantorowicz, erschienen im Aufbau Verlag Berlin 1962. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente,

ein sonniger, recht kühler Wintertag. Über der Plaza Real. Temperaturen liegen so bei 10, 12 Grad. Und es ist windstill. Mir ist alles zu viel, mir ist alles zu viel, mir ist alles zu viel, singt Tobi Bamborschke im schönsten Stück des neuen Isolation Berlin Albums. Er ist noch angetäuscht energisch, beim dritten Aufsagen dann aber schon ganz kraftlos. Isolation Berlin, vergifte dich. Die neue CD von dieser Gruppe ab 23. Februar, also ab gestern im Handel, erschienen auf dem Label Staatsakt Caroline. Wunschlos unglücklich, rastlos ohne Ziel, schleppt er sich durch den Antisermon von »Wenn ich eins hasse, dann ist das mein Leben«. Und seine Band spielt dazu einen quietschenden, knarrenden Autounfall, kreischendes, sich zerdehnendes Metall in Zeitlupe. Ach, ist das alles wieder trostlos hier. Für Isolation Berlin, inzwischen vor allem live, schon eine kleine, aber feste Größe im deutschen Indie-Rock, der natürlich nicht so heißen darf, ist Vergifte dich eine Bewährungsprobe. Auf ihrem Quasi-Debüt Aus den Wolken tropft die Zeit waren laute und latentere Momente noch etwas unbalanciert. Man hatte das Gefühl, dass die grobporige Wundheit früherer Songs wie Körper, Prinzessin Borderline oder Isolation Berlin ein wenig vom Dusel der eigenen Kunstseligkeit vernebelt worden war. Was sollte das denn nun eigentlich sein? Tonsteine Scherben, By Way of Joy Division und Element of Crime? Schon allein diese Reihung verwirrt. Doch genug der konfusen Vorrede. Hören wir einmal das Lied Isolation Berlin, Vergifte dich. Spürst du diesen Seelenschmerz?

Noch eine CD ist auf dem Niemandsland Plattentisch, Neuerscheinungen gelandet. Die Gruppe heißt Vize-Diktator. Das Lied Kinder, bzw. das Album Kinder der Revolution. Erschienen auf dem Label Sportclub Rotterdam, Indigo, seit dem 16. Februar, also da. Man kann dieser jungen Band noch nicht mal böse sein. Nicht wegen ihres dämlichen Namens, Vize-Diktator, meine Güte. Nicht wegen des nervtötenden Bumsfallerers in ihrer Musik, bei dem man sofort an Bier in Plastikbechern und braun getrampeltem Rasen denken muss. Und auch nicht, weil der Sänger einen immerzu anschreit, als arbeite er an der Kreissäge. Denn bei aller Grobschlechtigkeit, meinen Vize-Diktator ist eigentlich gut. Diesen Eindruck hinterließ Ende 2016 zumindest die Single Stadt aus Gold, die zwar wie Mark Forster mit verrutschtem Gitarrenverzerrungsregler klang, aber eben auch einen je nach Intoxikationsgrad leicht mitschreib- und gröhlbaren Refrain enthielt. Tod der Gier auf den Besitz oder auch die Hinterlist. Keine Weltformel, klar, konnte man aber ohne Bauchschmerzen unterschreiben. Gegen Klassizismus, Ausgrenzung und Eigensinn richtet sich nun auch das Album Kinder der Revolution, das Debütalbum der Band. Das ist lobenswert, wird aber von einer mit jedem der 12 Songs drängender werdenden Frage überschattet. Wann sind Revolutionen eigentlich so, ja, so langweilig geworden? Unbeirrt schrubben Vize-Diktator 32 Minuten lang, kurz für ein Album, ihre so schmissigen wie drögen Mischungen aus Turbostart, The Hives und anderen Gitarrenbands herunter, garniert mit Texten, die mit aller Macht authentisch sein wollen. Diese Kritik habe ich aus der Taz übernommen und gerade verlesen. Und jetzt hören wir uns mal ein Lied von diesem Vize-Diktator an. Yeah. Kinder der Revolution von der Gruppe Vizediktator. Halleluja. Halleluja heißt der nächste Song von diesem Album. Das offizielle Video ist auch sehr lustig. Da wird ein Mann aus einem Taxi geworfen oder kriecht raus und stolpert da durch Kreuzberg. Halleluja. Ein Schwert und ein Schild und ein Fahrrad und dann ziehe ich aus, um etwas zu finden, das mir erklärt, wie es angehen kann, dass man liebt, obwohl es keine Hoffnung mehr gibt und der Himmel so blau und so klar wie an dem Tag, an dem ich dich das erste Mal sah. Hinab, hinab zu der Stelle unten am Fluss, wo das Wasser sich leise gurgelt um einen Fels, herumschlängeln muss und dabei ihn langsam und sicher zerreißt, und das rettende Ufer so nah wie an dem Tag, an dem ich dich das erste Mal sah. Hinauf zu dem Punkt, von dem aus man sieht, wie der Horizont sich verbiegt, nur damit auf dich noch mehr Licht fällt als ohnehin schon, und der Wind singt dazu monoton ein Lied von Glück und Gefahr, wie an dem Tag, an dem ich dich das erste Mal sah. Weiter, weiter dahin, wo die Wahrheit dem Sinn ihre Hand reicht und sagt, halt die Socke, wohin du auch des Wegs bist, ich bin dabei, ein schönes Paar sind wir zwei, und beide mit Blumen im Haar, wie an dem Tag, an dem ich dich das erste Mal sah. Komme ich wieder, dann glaub mir, wird alles gut. Und wenn nicht, dann musst du mich wenigstens nie wieder sehen. Wie auch immer es sich ergibt, wer auch immer wen dann noch liebt, alles wird sein, wie es war, an jedem Tag, an dem ich dich das erste Mal sah. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Falschmeldung nennt man oft eine Ente. Und die Titanic, das Satiremagazin, hat der Bild-Zeitung gefälschte Mails untergeschoben. Das Satiremagazin Titanic hat nach eigenen Angaben eine Falschmeldung über Juso-Chef Kevin Kühnert in der Bild-Zeitung untergebracht. Erfolgreich untergebracht. Die Bild-Zeitung stürzt sich ja auf alles, was die SPD in Misskredit bringen kann. Der Bericht vom Freitag mit der Schlagzeile »Neue Schmutzkampagne bei der SPD« gehe auf gefälschte Mails eines Titanic-Redakteurs zurück. Das erklärte das Satiremagazin gestern auf seiner Internetseite. Bild hatte über E-Mails berichtet, die belegen sollten, dass Kühnert bei seiner No-GroKo-Initiative die Hilfe eines russischen Internet-Trolls namens Juri in Erwägung gezogen habe. Aus so einem Unsinn, aus so einem Fake News macht die Bild-Zeitung natürlich eine Schmutzkampagne, eine erste Seite, einen riesigen Aufmacher. Ein Sprecher des Springer Verlages sagte: Bild habe die Echtheit der anonym zugestellten E-Mails immer in Frage gestellt und journalistisch eingeordnet. Das hat sie aber nicht daran gehindert, eine riesen Titelseite draus zu machen. Die Zeitung habe erst über den Fall berichtet, nachdem die SPD eine Strafanzeige gegen den unbekannten Urheber der Mails angekündigt hatte. Bild-Chefredakteur Julian Reichelt kritisierte die Titanic-Aktion. Natürlich dürfe Satire so etwas, twitterte Reichelt, aber sie profiliere sich, indem sie journalistische Arbeit bewusst zu diskreditieren versuche. Haha, warum haben die das eigentlich dann veröffentlicht? Eine Nachricht, die nicht klar war, wo nicht daraus hervorgehen konnte, ob sie echt ist. Aber sie haben sie veröffentlicht, weil es eben passte. Weil es sich zur Keule eignete. Die Titanic-Redaktion reagierte. Eine anonyme Mail, 2-3 Anrufe und die Bild drucke alles, was ihnen in die Agenda passe. Das ist Journalismus vom Schlimmsten. Thank you. ist Samstag. Der 24. Februar 2018. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten vom heutigen Tag und von der Woche. Thema Rüstung, Thema Exporte. Vor 3 Jahren begann die Militärintervention Saudi-Arabiens und weiterer arabischer Staaten im Jemen. Der Export von Waffen ging munter weiter. Das soll sich jetzt ändern. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte für rund 1,3 Milliarden Euro an die am Jemenkrieg beteiligten Länder genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des grünen Bundestagsabgeordneten Omid Noripur hervor. Im Vergleich zu 2016 nahm der Umfang der Genehmigungen sogar um 9% zu. Der größte Teil der militärischen Ausrüstung ging an Ägypten, 708 Millionen Euro, Saudi-Arabien, 254 Millionen und die Vereinigten Arabischen Emirate, 214 Millionen. Saudi-Arabien führt die Koalition aus 9 Ländern an, die die jemenitische Regierung seit 3 Jahren im Kampf gegen die schiitischen Houthi-Rebellen unterstützt. Union und SPD haben sich in den Koalitionsverhandlungen auf einen Exportstopp für alle Länder verständigt, die unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Welche Länder damit gemeint sind, ist aber weiter unklar. Die noch amtierende Bundesregierung hat erklärt, dass sie sich bereits jetzt an den Exportstopp halte. Auch sie sagt aber nicht, auf welche Länder sie ihn anwendet. Der Krieg hat im Jemen zu einer humanitären Katastrophe geführt, von der mehr als 20 Millionen Menschen betroffen sind. Ein Krieg, über den man hier nicht gerne redet, während man über Syrien, wo Russland verwickelt ist, jeden Tag die Elendsbilder durch die Medien führt. Der grünen Außenexperte Noripur kritisiert, dass der Exportstopp zu spät komme. Genau diese Regierung hat die vergangenen 4 Jahre regiert und hätte die Exporte schon längst stoppen können, sagte er. Diese Art der Rüstungsexportpolitik ist heuchlerisch. Die Militärintervention begann im März 2015. Neben den 3 genannten Ländern gehören auch Bahrain, Jordanien, Kuwait, Marokko, der Senegal und der Sudan zu dieser Kriegskoalition. Besonders heikel für die Bundesregierung ist, dass mit Jordanien ein enger Verbündeter in der Region zur Kriegsallianz gehört. Die Bundesregierung hält das Königreich für einen Stabilitätsanker, wie sie selbst sagen, und leistet sogar direkte Rüstungshilfe. Im laufenden Jahr will die Bundesregierung, wie schon 2017, etwa 130 Millionen Euro dafür ausgeben. Unter anderem erhielt die jordanische Armee bereits rund 50 Marder-Schützenpanzer. In Jordanien sind außerdem die Tornado-Aufklärungsflugzeuge und das Tankflugzeug stationiert, mit denen sich die Bundeswehr am Kampf gegen die sogenannte Terrororganisation Islamischer Staat beteiligt. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen Samstag, dem 24. Februar. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. UN-Sicherheitsrat verschiebt erneut Abstimmung über Feuerpause in Syrien. Russland forderte Änderungen am vorliegenden Resolutionsentwurf. Dieser sieht eine 30-tägige Waffenruhe vor. So sollen Hilfsorganisationen Zugang zu umkämpften Gebieten wie Ostghuta erhalten. Nun soll heute abgestimmt werden. Bundesregierung plant offenbar Rechtsgrundlage für Fahrverbote. Das berichtet die Rheinische Post. Städte könnten damit den Verkehr auf bestimmten Strecken verbieten oder einschränken. Am Dienstag entscheidet das Bundesverwaltungsgericht darüber, ob Dieselfahrverbote ein rechtmäßiges Instrument zur Luftreinhaltung sind. BMW ruft Dieselautos zurück. Bei mehr als 11.000 Fahrzeugen sei eine falsche Abgassoftware aufgespielt worden, sagte ein Sprecher. Der Fehler sei intern aufgefallen und gemeldet worden. Der Spiegel berichtet, BMW habe erst nach einem Test des Kraftfahrtbundesamtes reagiert. US-Präsident Trump droht Nordkorea. Wenn die Sanktionen nicht funktionierten, müsse Phase 2 beginnen, sagte er in Washington. Dies könne sehr bedauerlich für die Welt werden. Gestern hatten die USA neue Strafmaßnahmen gegen Nordkorea verhängt. 2 Medaillen für deutsche Snowboarderinnen. Am vorletzten Wettkampftag der Olympischen Spiele gewannen Selina Jörg und Ramona Hofmeister im Parallelriesenslalom Silber und Bronze. Gold ging an die Tschechin Esther Ledecka. Das Wetter im Norden und Osten sowie in Alpennähe teils Sonnenschein, teils stärker bewölkt. An der Ostsee etwas Regen, sonst oft sonnig. Höchstwerte von -5 bis -6 Grad. Ja, das waren die Meldungen aus der ARD. Tagesschau in 100 Sekunden. Die Sensation im Sport bei den Olympischen Winterspielen war aber gestern der Sieg Deutschlands gegen Kanada 4:3 im Eishockey-Halbfinale, womit Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte des Eishockeys in einem Finale steht zur Goldmedaille. Und diesmal geht es gegen Russland bzw. gegen die Athleten aus Russland, wie sie offiziell heißen. Thema Korruption in Spanien. Einer nach dem anderen sinkt. In den Korruptionsfällen der Konservativen, PP, packen immer mehr Angeklagte aus. Ministerpräsident Rajoy gerät zunehmend unter Druck. Als La Traviata in C-Moll bezeichnet die spanische Nachrichtenseite El Plural das, was da seit einigen Wochen vor Gericht geschieht. In den Korruptionsfällen rund um die konservative Volkspartei Partido Popular, PP, singen immer mehr Angeklagte. Detailliert berichten sie, wer, wo, wann, wofür und wozu Schwarzgeld kassiert hat. Ministerpräsident Mariano Rajoy gerät durch die Ermittlungen zunehmend unter Druck. Zu denen, die ihr Schweigen gebrochen haben, zählt der ehemalige Generalsekretär der PP in der Mittelmeerregion Valencia, Ricardo Costa. Er hat dargelegt, wie die Partei die Wahlkämpfe 2007 bis 2011 mit Schwarzgeld finanziert hat. In Madrid hat der frühere Kabinettschef der Landesregierung, Francisco Granados, vor Gericht gesagt, in seiner Region habe es nicht anders ausgesehen. Die Gelder stammen hauptsächlich vom Netzwerk Gürtel, so der Codename der Ermittler für das größte Korruptionsgeflecht rund um die PP. Gürtel ist die Übersetzung des Nachnamens jenes Unternehmers, der die schmutzigen Geschäfte abwickelte, eines gewissen Herrn Francisco Correa. Egal, ob es sich um Großaufträge der Landesregierungen handelte, um die Organisation und TV-Übertragung des Besuchs von Papst Benedikt XVI. Im Juli 2006 in Valencia, das Rennen der Formel 1 in der Stadt oder den Ausbau des U-Bahn-Systems in Madrid, immer kassierte die Partei ab. Das Netzwerk fädelte Geschäfte ein, stellte falsche Rechnungen aus oder arbeitete gegen Schwarzgeld, neben Schmiergeldern auch illegale Parteispenden von Großunternehmen im Wahlkampf für die PP. Insgesamt werden derzeit 65 Korruptionsfälle der PP verhandelt. Hunderte Beschuldigte stehen vor Gericht. Es geht um Milliarden von Euro. Allein das Netzwerk Gürtel soll nach Berechnungen von Journalisten knapp 1 Milliarde Euro beiseite geschafft haben. Correa bereicherte sich mit mindestens 119 Millionen Euro. Seine Nummer 2, ein gewisser Pablo Crespo, verdiente etwa halb so viel. Der ehemalige PP-Buchhalter Luis Bárcenas verbarg rund 90 Millionen Euro auf ausländischen Konten. Schon bald könnten, dank der Aussagen von Granados, in der Hauptstadtregion Madrid weitere hohe PP-Politiker vorgeladen werden. Der Politiker Ignacio González zum Beispiel soll unter anderem mittels Geschäften der Wasserwerke Millionen in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Gürtelchef Correa selbst sprach Anfang des Monats per Video aus der Untersuchungshaft vor einem Ermittlungsausschuss im spanischen Parlament. Regierungschef Rajoy sei über alles im Bilde gewesen und habe sein Okay gegeben zu allem, was da passierte. Es ist nicht das erste Mal, dass Rajoys Name im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen fällt. Ex-Schatzmeister Bárcenas führte ein handschriftliches Kassenbuch mit Einnahmen und Ausgaben aus dunklen Quellen. Das Buch ist einer der Hauptbeweise, nachdem die Festplatten aus Bárcenas Rechnern in der Parteizentrale mutwillig zerstört wurden. Alle Indizien deuten darauf hin, dass Rajoy tatsächlich größere Summen in die eigene Tasche steckte. Aus der Schwarzgeldkasse zahlte er unter anderem Zusatzgehälter für hohe Parteifunktionäre. Im Kassenbuch sind insgesamt 350.000 Euro für einen M. Rajoy vermerkt. Der Chefinspektor der Antikorruptionsabteilung der spanischen Polizei, Manuel Marocho, bestätigte vor dem Ausschuss, alle Indizien deuteten darauf hin, dass Rajoy tatsächlich größere Summen in die eigene Tasche steckte. Dennoch wurde der Regierungschef bisher nur als Zeuge vor Gericht geladen. Die Parteispitze versucht, wie immer, die Vorwürfe auszusitzen. Gefragt, ob er belegen könne, dass die PP sich weder in Valencia noch in Madrid illegal finanziert habe, antwortete PP-Fraktionssprecher Rafael Hernando: "Ich bin Parteimitglied in Almeria", und beendete die Pressekonferenz. Tags darauf konnte er in einigen Medien die Korruptionsfälle aus seiner Heimatprovinz nachlesen. Katalanische Aktivistin flieht in die Schweiz. Eine ehemalige katalanische Abgeordnete hat sich vor ihrer drohenden Inhaftierung in die Schweiz abgesetzt. Sie habe Spanien verlassen, da sie dort keinen fairen Prozess zu erwarten habe, das sagte Anna Gabriel von der linken katalanischen Kandidatur der Volkspartei CUP der schweizerischen Zeitung Le Temps. In ihrer Dienstagsausgabe. Frau Gabriel sollte am Mittwoch vor dem obersten Gerichtshof in Madrid erscheinen. Sie verglich die Lage in Katalonien mit dem, was gerade in der Türkei passiert. Gegen knapp 900 Menschen in Katalonien werde wegen ihres Einsatzes für die Unabhängigkeit ermittelt und sie seien bereits angeklagt. Washington. Weitere Proteste nach einem neuen Massaker in den USA. Die Proteste gegen die lockeren Waffengesetze in den USA gehen weiter. Vor dem Weißen Haus legten sich Jugendliche am Montagabend, Ortszeit, auf den Boden, um an die Toten durch Waffengewalt an Schulen zu erinnern. Organisiert wurde der Protest von einer Gruppe namens Teens for Gun Reforms, wie Medien berichteten. Sie wurde von mehreren hundert Demonstranten unterstützt. Für den 24. März kündigen Waffengegner eine große Protestveranstaltung in Washington an. Das Massaker an einer Schule in Florida, durch das 17 Jugendliche starben, hatte erneut eine landesweite Demonstration ausgelöst und die Debatte über die US-Waffengesetze wieder entfacht. Präsident Trump fiel nichts Besseres dazu ein, als vorzuschlagen, man solle nun auch die Lehrer bewaffnen. Die sollen also da mit Knarren in den Unterricht gehen und, falls da jemand eine auffällige Bewegung macht, schießen. Ja, das sind die USA. Moskau. Die Bewohner der Halbinsel Krim stehen einer Umfrage zufolge bei der Präsidentenwahl in Russland fest hinter Amtsinhaber Wladimir Putin. Bei der Wahl am 18. März könnten rund 90% der Stimmen auf der Krim an Putin gehen. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung des staatlichen Instituts Vzium hervorgeht. Im russlandweiten Durchschnitt liegt der Präsident bei rund 71%. Die Wahlbeteiligung dürfte demnach auf der Krim etwa 80% betragen, gut 10 Punkte mehr als im Mittel in der Russischen Föderation. Thema Hassreden. Hassreden gegen Menschenrechte. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International macht die hasserfüllte Rhetorik führender Politiker für die zunehmende Diskriminierung von Minderheiten weltweit verantwortlich. Millionen Menschen auf der ganzen Welt hatten 2017 unter den bitteren Folgen einer Politik zu leiden, die zunehmend auf Dämonisierung setzt, heißt es in dem Jahresbericht der bedeutendsten Menschenrechtsorganisation weltweit. Ihr Vorsitzender Salil Chetty prangerte bei der Veröffentlichung des Berichts konkret die Staatschefs von Ägypten, Venezuela und den Philippinen, aber auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den chinesischen Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump an. Das Schreckgespenst von Angst und Hass macht sich in der Weltpolitik breit und es gibt wenige Regierungen, die sich in diesen unruhigen Zeiten für Menschenrechte einsetzen, beklagte Chetty. Im vergangenen Jahr hätten prominente Führungsfiguren eine albtraumhafte Vision einer von Hass und Angst verblendeten Gesellschaft verbreitet. Der Amnesty-Chef hob aber auch positiv hervor, dass die Proteste gegen Ausgrenzungstendenzen zunehmen würden. Als gravierendstes Beispiel für konkrete Auswirkungen von Hassrhetorik im vergangenen Jahr nennt Amnesty die Vertreibung hunderttausender muslimischer Rohingya aus Myanmar. Auf die Stigmatisierung der Minderheit sei das gewaltsame Vorgehen des Militärs gefolgt. Rund 700.000 Rohingya flüchteten ins Nachbarland Bangladesch. Der Jahresbericht von Amnesty International beleuchtet die Menschenrechtslage in 159 Ländern. Für die Vorstellung wählte die Organisation bewusst Washington aus. Damit wollte Amnesty auch ein Zeichen gegen die Politik setzen von Trump. Trumps Rückschritte in Menschenrechtsfragen sind ein gefährlicher Präzedenzfall für andere Regierungen, die folgen könnten, sagte Chetty. Er nannte den Anfang vergangenen Jahres von Trump verhängten Einreisestopp für Menschen aus muslimisch geprägten Ländern. Wir müssen beobachten, dass einzelne Regierungen und politische Gruppierungen versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen, sagt auch Generalsekretär von Amnesty Deutschland Markus Beko. Er forderte die Bundesregierung auf, sich stärker zu engagieren. Die neue Bundesregierung kann eine deutlich aktivere Rolle einnehmen und verhindern helfen, dass die Welt zurück in Zeiten fällt, in denen nur das Recht des Stärkeren gilt, sagte er. Gerade Deutschland sei angesichts seiner besonderen politischen und wirtschaftlichen Rolle und seiner Kandidatur für einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat 2019 besonders gefordert, sich für die Stärkung der Menschenrechte einzusetzen. Auch die Situation von Flüchtlingen spielt in dem rund 400 Seiten starken Bericht wieder eine große Rolle. Fast 3000 Menschen seien bei dem Versuch, über das Mittelmeer in die Europäische Union zu flüchten, ums Leben gekommen. Innerhalb des Irak seien 2017 mehr als 3 Millionen Menschen auf der Flucht gewesen. Mehr als 640.000 Menschen seien aus dem Südsudan geflüchtet. Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs in Afghanistan leben inzwischen 2,6 Millionen Flüchtlinge aus dem zentralasiatischen Land in 70 anderen Ländern weltweit. Die politisch Verantwortlichen der wohlhabenden Länder würden nach wie vor mit einer Mischung aus Ausflüchten und kaltherziger Abgebrühtheit auf das Flüchtlingsthema reagieren. Zu den Ländern, die Amnesty im vergangenen Jahr am meisten beschäftigte, zählte die Türkei. Die Organisation wies darauf hin, dass auch nach der Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel noch mehr als 100 Journalisten in der Türkei in Haft sitzen und mehr als 180 Medienhäuser seit dem gescheiterten Putschversuch im Jahr 2016 geschlossen worden seien. In diesem Jahr jährt sich die Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen zum 70. Mal. In dem Jahresbericht heißt es, dass bis heute die Menschenrechte alles andere als selbstverständlich seien. Der Kampf um die Menschenrechte wird nie ganz abgeschlossen sein, an keinem Ort und zu keiner Zeit. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland am heutigen 24. Februar 2018. Barcelona, Thema Elend. Wohnungsnot und Mieterverdrängung haben in Barcelona des Separatistenkonflikts bisher nicht für möglich gehaltene Ausmaße angenommen. Mietwucher und Mieterabzocke durch gentrifizierende Geierfonds, aber auch durch autochtone Hausbesitzer sind zur Plage für Tausende von Mietern und Familien geworden und haben mittlerweile auch jene Schichten der Bevölkerung erreicht, die bis vor kurzem noch von der sogenannten Krise und Prekarisierung verschont geblieben war. Die im Jahr 2017 gegründete Mieterschutzorganisation Sindicat de Llogaters ruft nun zum Zahlungsungehorsam bei Mietwucher und Missbrauchsverträgen auf. Ähnlich wie die Plattform gegen Zwangsräumungen, die PAH, will auch das Sindicat de Llogaters den Opfern der Mietpreisplage ein Forum und eine Aktionsplattform bereitstellen, um sich solidarisch und organisiert gemeinsam gegen die Vertreibung aus Barcelona wehren zu können. Ein Beispiel. Der Fall eines Miethauses in der Calle Escorial, Ecke Encarnación. Hier wohnt seit 23 Jahren Merce. Die Hauseigentümer hatten beschlossen, die Miete um 50% zu erhöhen. Von 600 auf 900 Euro monatlich. Nun ergibt sich gleichzeitig das Problem, dass bei einem neuen Mietvertrag, der nur eine Formalität, das heißt eine Fortführung des alten ist, eine neue Provision und neue Vertragskosten berechnet werden, was im Falle von Merce auf ca. 6.600 Euro zusätzliche Kosten für den Mieter hinausläuft. Ein eindeutiger Fall von Wucher und Missbrauch. Einfach mal eben so, 6.600 Euro für eine Frau, die nur 1.100 Euro monatlich zur Verfügung hat. Und nur, um weiter in seiner Mietwohnung bleiben zu können. Das ist die Situation hier in Barcelona für Tausende von Menschen. Eine irre Situation in einer Stadt mit prekären Löhnen. Hinzu kommen gestiegene Stromkosten, die sind um ca. 10% gestiegen, gestiegene Wassergebühren, ca. 10%, Fahrpreiskosten sind auch wieder erhöht worden und so weiter und so weiter. Was nun Merce machen sollte, rät das Syndikat der Mieter, sofort die Zahlung einzustellen und sich an das Syndikat zu wenden. Hier bereitet man Strategien zur massenhaften Gegenwehr vor. Der Fall Merce ist hier nur einer von vielen, vielen Tausenden. Zuerst einmal hat das Syndikat eine Bestandsaufnahme zur Eigentumssituation der Miethäuser in Barcelona vorgenommen. Nach Recherchen ergibt sich, dass 10 große Investitionsfonds beinahe 3.000 Mietwohnungen, genau 2.888, in Barcelona besitzen. Auch Merces Wohnung ist darunter. Es handelt sich bei ihr um die Gesellschaft Sociedad Anónima de Propiedad Immobiliaria, Eigentümerin von 24 Mietshäusern, in denen 548 Familien wohnen. Von den Maßnahmen und Entscheidungen, die der Aufsichtsrat dieses Immobilienhais trifft, hängt das Schicksal von einem halben Tausend Familien ab, die aus ihren angestammten Wohnvierteln vertrieben werden können, sobald die Mietwucherkeule sie trifft. Gentrifizierungshaie. Weitere Miethaie hier in der Stadt heißen bzw. sind Elix, Optimum, MK Premium, Noruet Bauras, Palau y Manfredi, Idilia Locazar und, Überraschung, die Stiftung Fundación Privada Hospital de San Creo, eine private Stiftung. Hospital de San Creo y San Paul. Das heißt, Krankenhäuser, die von Geierfonds übernommen worden sind, spekulieren mittlerweile auch schon mit Mietgebäuden und Miethäusern hier in Barcelona. Das Mietersyndikat will nun Namen und Besitzverhältnisse dieser Mietspekulationsfirmen offenlegen. Denn die Mieter werden ja auch gezwungen, bei einem Mietvertrag Lohn- und Einkommensverhältnisse offenzulegen. Das Syndikat strebt an, die Mieter in einer ersten Phase über ihre Rechte aufzuklären. Hierzu gehört das Recht, bei Mietwucher die Zahlung zu verweigern. Es handelt sich um eine Kriegserklärung an die Haie der Branche, die sich über die Stadt hermachen. Eine weitere Barcelona-Meldung betrifft Mütter, Eltern und Kinder. Das Rathaus unter Ada Colau wird 89 neue Spielplätze und Spielräume Espacios Lúdicos für Kinder anlegen lassen und weitere 150 erneuern lassen, um auf die Gesamtzahl von 902 Spielplätze bzw. Spielräume zu kommen. Auch werden Neuheiten zum Spielen eingeführt, wie überdimensionierte Holztiere, auf denen es sich herumklettern lässt. Außerdem sollen die Plätze sicherer gemacht werden. Prozent der vom Rathaus durchgeführten Umfrage befragten Kinder gaben an, dass sie nur 2 Tage pro Woche draußen spielen würden. Thema Tabarnia. Die Großdemo der Pro-Spanien-Aktivisten der Plattform Tabarnia, Tabarnia ist ein Wortspiel aus Tarragona und Barcelona, wurde wegen des zurzeit stattfindenden World Mobile Kongresses vom 25. Februar, also Sonntag, auf den 4. März verschoben. Tabarnia, ich wiederhole nochmal, wie in den letzten Sendungen geschildert, ist eine Satirebewegung, die dem katalanischen Separatismus eine eigene Separatismusbewegung wie einen Spiegel entgegenhält, nach dem Motto: Katalonien beklaut uns und wir müssen da raus und so weiter. Barcelona, Drohnenüberwachung. Die katalanische autonome Polizei Mossos d'Esquadra wird zum ersten Mal Drohnen zur Überwachung der Bevölkerung während des anstehenden World Mobile Kongresses einsetzen. 4 dieser Flugroboter mit hochsensiblen Kameras sollen die Polizeioperationen koordinieren und für die Sicherheit der Messebesucher sorgen. Zehntausende Besucher werden ab nächster Woche in der Fun City Barcelona erwartet. Antisexismus-Kampagne und Anti-Aggressionsmaßnahmen. Das Rathaus von Barcelona hat ein Maßnahmenpaket gegen sexistische Übergriffe und Aggressionen gegen Frauen beschlossen, was einen Aktionsplan für Vergnügungslokale, Diskotheken und Tanzhallen beinhaltet. Hierzu soll besonders das Personal dieser Orte, also dieser Diskotheken, besser geschult werden. Platzverweise und Zutrittsverbote sollen schneller und effektiver verhängt werden können und viele andere Maßnahmen mehr. Thema Satire, Scherz, List und Rache. Ein falscher Puigdemont sollte am Donnerstag im Europapark in Madrid verhaftet werden. Vor dem Atomium. Dabei handelte es sich um den Humoristen Joaquín Reyes, der verblüffend gut auf Puigdemont geschminkt war. Die Frisur, die Brille, der gelbe Schal, der dunkle Mantel, die segnenden Hände vor dem Volke, alles stimmte. Ihn umringten außerdem Leute mit den separatistischen Estelada-Fahnen. Die Polizei war von besorgten Bürgern alarmiert worden und musste den Irrtum dann feststellen. Weitere Barcelona-Meldungen. Eine Razzia gab es am Donnerstag in den U-Bahn-Gängen an der Plaza Catalunya gegen die Top Manteros, die Top Manta-Verkäufer. Das sind die afrikanischen Straßenhändler, die gefälschte Markenprodukte aus China Touristen und Einheimischen verkaufen. Es kam zu einer Festnahme. Davon abgesehen, dass die Waren illegal sind, die Händler keinen Gewerbeschein besitzen und oft auch keine Aufenthaltsgenehmigung oder Aufenthaltsberechtigung, hatte das Rathaus in den letzten Jahren diesem Treiben eher tolerierend zugesehen, als es zu unterbinden. Nun, zum Mobile World Congress stören fliegende Händler natürlich das Bild. Auch ist Barcelona nach Polizeiangaben immer noch im Fadenkreuz dschihadistischer Terroristen. Und dann haben sich ganze Heerscharen von Taschendieben und Trickbetrügern in der Stadt eingefunden, denn es winkt wie immer fette Beute. Die Polizeipräsenz wird also in den nächsten Tagen im Straßenbild hier in Barcelona verstärkt zu bemerken sein. Dann eine Meldung zum Thema politische Kultur. Forges ist tot. Der geniale Karikaturist und Zeichner politischer und humoristischer Vignetten starb am Sonntag im Alter von 76 Jahren. Ja, für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer muss ich kurz erklären, dass Forges jahrelang in El País und anderen spanischen Tageszeitungen zeichnete. Und zwar drollige, groteske Figuren, mit denen er das politische Tagesgeschehen und andere höheren und niederen Unfug kommentierte. Ein Beispiel. Kommt ein ziemlich geknickter Herr mit Brille in die Bar Europa und fragt den Wirt: Tag auch, bitte Spanien? Antwortet der Wirt: Hinten, ganz hinten, also ganz, ganz hinten und dann rechts. Habe ich doch befürchtet, murmelt der Gast. Diese Art von Humor ist typisch Forges und diese Art von Humor ist wirklich ein Segen gewesen. Sie machte einem dieses schmutzige, groteske, keifende Politikgeschäft, diesen politischen Alltag, doch ein bisschen verdaulich, indem man einfach über diese korrupten und fürchterlichen Politiker immer wieder lachen konnte und auch über die eigene Situation, der man ausgesetzt war in einem Land, in dem alles andere regiert als Menschenfreundlichkeit. Unsere letzte Meldung im heutigen Niemandsland betrifft noch einmal Spanien. Gewerkschafter und Sänger sitzen im Gefängnis, Kunstwerke werden zensiert und es gibt ordentlich Kritik von Amnesty International. Wie vorhin schon im Katastrophenblog berichtet, hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ihren Jahresbericht herausgegeben. Und sie stellt Spanien in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Bericht ein verheerendes Zeugnis aus. Die Behörden des Königreiches Spanien hätten das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit für Unterstützer einer Unabhängigkeit Kataloniens unverhältnismäßig eingeschränkt, heißt es gleich im ersten Satz des Spanien gewidmeten Kapitels. Die Sicherheitskräfte seien etwa während des verbotenen Referendums in Katalonien am 1. Oktober mit übermäßiger Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen, die Polizeioperationen passiven Widerstand entgegengesetzt hätten. Amnesty kritisierte auch die Prozesse gegen Dutzende Personen wegen Befürwortung des Terrorismus und Beleidigung der Opfer. Erst am Dienstag hatte der oberste Gerichtshof Spaniens eine Haftstrafe von 3,5 Jahren gegen den mallorquinischen Rapper José Miguel Arenas Beltrán alias Valtonic bestätigt. Der 24-Jährige hatte in seinen Liedern mit drastischen Formulierungen unter anderem den ehemaligen König Juan Carlos und führende Politiker der spanischen Rechtsparteien attackiert. Unter anderem sang er in offenkundiger Anspielung auf den militanten Widerstand: Lasst sie so sehr Angst bekommen wie einen Polizisten im Baskenland. Doch Repression gibt es in Spanien natürlich nicht. Deshalb ließen die Organisatoren der Kunstmesse ARCO in Madrid in dieser Woche das Werk Politische Gefangene von Santiago Sierra entfernen. Es enthält 24 verpixelte Porträts, die aber vor allem anhand der Begleittexte zu identifizieren sind. So zeigt ein Foto den seit März 2016 inhaftierten andalusischen Gewerkschafter Andrés Bodalo. Auf anderen Bildern sind Jordi Sánchez und Jordi Cuixart zu erkennen, die in den vergangenen Jahren die Großdemonstrationen für die Unabhängigkeit Kataloniens organisierten und dafür seit Mitte Oktober im Gefängnis sitzen. Auch der frühere Vizechef der katalanischen Regionalregierung, Oriol Junqueras, ist inhaftiert und wurde deshalb von Sierra abgebildet. Die Messegesellschaft IFEMA begründete das Abhängen der Bilder mit der Polemik, die das Werk in den Medien ausgelöst habe. Damit lenke es aber von anderen Ausstellungsstücken ab. Am Dienstag wurde bekannt, dass 8 führende Gewerkschaftler aus Tarragona von der katalanischen Regionalpolizei Mossos d'Esquadra, die seit Oktober von Madrid kontrolliert wird, beschuldigt werden, für Ausschreitungen während des Generalstreiks am 3. Oktober verantwortlich zu sein. Es handelt sich unter anderem um die Vertreter der 4 Minderheitsgewerkschaften, das sind wirklich ganz kleine Minigewerkschaften, CGT, COBAS, COS und IAC, die zusammen zur Demonstration am Abend des Streiktags aufgerufen hatten. In einer gemeinsamen Erklärung weisen die 4 Organisationen die Anschuldigungen zurück. Es sei im Rahmen eines Generalstreiks völlig normal, dass Straßen blockiert oder Kundgebungen durchgeführt werden. Die Beschuldigten würden nur allein deshalb angeklagt, weil ihre Namen den Behörden bekannt seien. Das Ziel ist klar. Die Grenzen, in denen die Dynamik von Protest und Meinungsäußerung noch toleriert wird, werden immer enger gezogen, um uns einzuschüchtern und zu erpressen, damit wir unsere legitimen Rechte nicht wahrnehmen, heißt es in dem Statement der vier Arbeiterorganisationen. Zudem informierte die anarcho-syndikalistische CGT am Mittwoch, dass auch gegen ihren Gewerkschaftssekretär in Katalonien, Ermengol Gassiot, Haftbefehl erlassen wurde. Der Universitätsprofessor ist zusammen mit 2 Dutzend ehemaliger Studentinnen und Studenten wegen einer Hochschulbesetzung im Jahr 2012 angeklagt, obwohl die Protestierenden die Räume damals freiwillig verlassen und Besenreihen der Universität übergeben hatten. Trotzdem sollen die Angeklagten nach dem Willen der Staatsanwaltschaft jeweils mehr als 11 Jahre in Haft. Gassiot wird lediglich zur Last gelegt, sich bei einer Pressekonferenz mit der Aktion der Studenten solidarisiert zu haben. Im Gespräch mit der deutschen Tageszeitung Junge Welt verglich er dieses Vorgehen deshalb bereits im Januar 2017 mit der Repression unter der Franco-Diktatur. Er will sich auch weiterhin nicht beugen. Wie die CGT mitteilte, erschien Gassiot am Donnerstag trotz des Haftbefehls pünktlich an seinem Arbeitsplatz an der Autonomen Universität hier in Barcelona. Unsere Verbundenheit mit der öffentlichen Universität ist stärker als die Repression. Escoltant Niemands Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Schlafen. Das ist Heimweh, ich weiß. Geerbt ist der Garten und die Blumen stehen reich. Ein Kranz für die Toten. Großvaters Zeit und ein Strauß für die Vase, das ist Heimweh, ich weiß. Heimweh. Das ist Heimweh. Heimweh, ich weiß. Der Kuckuck ruft Kuckuck, wie immer im Wald. Man wäscht Blut in die Ecke, überall gleich. Und gestern und heute, das ist Heimweh, ich weiß. Heimweh. Das ist Heimweh. Heimweh, ich weiß. Kameras schwenken durch den Darm unserer Zeit. Menschen sehen Menschen und Menschen und Menschen. Und du siehst dich im Spiegel. Das ist Heimweh, ich weiß. begraben. Da sind alle gleich. Hilf Gott und Erbarmen und Kummer und Leid. Überm Schlachtfeld sind Fahnen. Das ist Heimweh, ich weiß. Heimweh. Das ist Heimweh. Das ist Heimweh. Die letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland, wie immer, dem Kino gewidmet. Im Berlinale Wettbewerb gibt es einen Film, der heißt Utøya, 22. Juli. Dieser Film beinhaltet 72 Minuten Terror. Erik Poppe bringt den Terrorakt eines Rechtsextremen auf der norwegischen Insel Utøya auf die Leinwand und zeigt die Banalität des Tötens. Der automatisierte Blick der Überwachungskameras zeigt etwas, das unwirklich erscheint. Erst einen einzelnen Mann, dann eine Explosion aus verschiedenen Perspektiven. Bevor er damit begann, Besucherinnen und Besucher eines Jugendzeltlagers der norwegischen Sozialdemokraten auf der Insel Utøya zu erschießen, hatte der Mörder vor Regierungsgebäuden in Oslo eine Autobombe gezündet. Sprung auf die Insel, die Spielfilmhandlung beginnt. Die Kamera blickt auf Bäume und Zelte. Dann tritt Katja, Andrea Berntsen, telefonierend ins Bild. Ab jetzt wird die Kamera ihr folgen. Katja regt sich über ihre Schwester Emily, gespielt von Ellie Rhiannon Müller-Osborn, auf, die sich amüsiert, obwohl die Nachrichten des Osloer Anschlags bereits bekannt sind. Der erste Schuss fällt. Nun beginnt eine einzige, ungeschnittene Einstellung, die 72 Minuten dauert. Det begynte vel med at vi satt på fredagen i teltet. Da var det meg. Andrine, 72 Minuten dauert dieser Film. Genauso lange jagte der Killer die Jugendlichen mit seinem Gewehr. Erik Poppes Spielfilm Utøya, 22. Juli folgt einigen Dogma-Regeln. Eine bricht er notgedrungen. Keine Waffengewalt oder Morde zu zeigen. Das siste hun sa da hun la på telefon, det var at, ja, men mamma. Poppe zeigt nie das Töten als solches, legt aber seine Banalität offen. Der Attentäter, der sich auf einem Kreuzzug gegen Kulturmarxismus, Feminismus und Globalismus wähnt, ist nur als Schatten in der Ferne zu sehen. Poppe, der früher als Pressefotograf tätig war, widmet sich dem Erleben der Opfer. Keine Narration versucht, das brutale und sinnlose Geschehen nachträglich verdaubar zu machen. Die jungen Leute wissen nicht, wie ihnen geschieht. Ist es eine Übung? Warum schießen Polizisten auf sie? Der Mörder hatte sich als Polizist verkleidet. Kaya verlässt die Gruppe, der sie sich erst angeschlossen hat. Sie sucht ihre Schwester, die Kamera folgt ihr. Manchmal wendet sie sich von Kaya ab und schwenkt in die Umgebung. Der Terror schert sich nicht um Individualität. So nachvollziehbar die dramaturgische Entscheidung ist, einen Realismus der Nähe zu inszenieren, um nicht in die Falle des nachträglichen Erklärens zu tappen, so sehr nervt bald das Kameragewackel. Man sieht nur noch die Absicht, nah dran zu sein. På Utøya, 22. Juli 2011. Vi møter Kaja, som vi følger minutt for minutt mens det pågikk på Utøya. Og filmen laget som en lang take. Die Entscheidung, bei den Gejagten zu bleiben, heißt nicht, dass Poppe das Heft des Erzählens aus der Hand gegeben hat. Seine Protagonistin ist umsichtig, vernünftig, ernsthaft und will Politikerin werden. Poppe lässt sie auf Magnus Alexander Holmen treffen, der auf die Insel gekommen ist, um Mädchen aufzureißen. Der Terror schert sich nicht um die Individualität seiner Opfer. Vor seiner Bombe, vor seinem Gewehr sind alle gleich. Nach dem Abspann Beifall, aber keine große Begeisterung. Auch einige Buhrufe sind im Kinosaal in Berlin nach Vorführung dieses Filmes zu hören. Jetzt ist die Frage, wer macht das Rennen um die Berlinale Bären? Es sind die letzten Stunden, in denen sich die internationale Jury der 68. Berlinale noch den Kopf zerbrechen kann. Am heutigen Samstagabend wird dann verkündet, wer den goldenen und die silbernen Bären bekommt. Chancen haben auch deutsche Filme und Schauspieler. Die Abschlussgala im Berlinale Palast am Potsdamer Platz beginnt um 19 Uhr. Vergeben werden dort ein goldener und 7 silberne Bären. Die Preise zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen der Filmwelt. 4 deutsche Filme sind im Bärenrennen dabei. 24 Filme gehören in diesem Jahr zum Wettbewerb. Allerdings konkurrieren nur 19 um die Bären. Die anderen 5 laufen außerhalb der Konkurrenz. 4 deutsche Filme sind im Bärenrennen. Das Flüchtlingsdrama Transit von Christian Petzold, Philipp Grönings Zwillingsdrama Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, In den Gängen von Thomas Stuber und der Film der Wahlberlinerin Emily Atef, 3 Tage in Quiberon, der vom letzten Interview mit Weltstar Romy Schneider handelt. Die Jury um Präsident Tom Tykwer vergibt den goldenen Bären für den besten Film und den großen Preis der Jury, also einen silbernen Bären für den zweitbesten Langfilm des Wettbewerbs. Dann möchte ich noch kurz auf den Spaghetti-Wester-Zyklus unseres Freundes Bammel hinweisen. Tercera Edition. Ensalada de Western y Psicodelia. Damit begann es am Mittwoch und gestern Abend gab es den Film Il Mercenario. Und heute Abend Se sai vivo spara. Das ist Samstag, 24. Das ist heute. Da gibt es Django Kill. If you live, shoot. Oro Maldito. Italien, Spanien 1968. euch nicht vergessen. Eure Wege, eure Straßen, eure Karten sind die besten. Ich will nicht wissen, was ihr denkt, ich habe es selber schwer genug. Und ich werde mich nicht umdrehen, auch wenn ihr nach mir ruft. Werft mich in einen Fluss und wenn ihr Pech habt, hab ich Glück. Und komm mit einem Fisch im Maul zurück. Nicht lügen, weil ihr wollt, dass ich lügen muss. Vielleicht könnt ihr mein Haus anzünden und auf mein Ende warten und mein geheimes Buch in eurem Schmutz vergraben. Werf mich in einen Fluss und wenn ihr Pech habt, hab ich Glück und komm mit einem Fisch im Maul zurück. Ich möchte mich verabschieden. Das war's für heute, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke Ihnen fürs Zuhören und bitte Sie, ab Montagabend, Dienstagmittag in den Podcast zu schauen. Da können Sie die heutige Sendung nachhören unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Bleiben Sie an den UKW-Empfangsgeräten daheim in Ihren Stuben. Jetzt gibt es noch mehr hörenswerte Sendungen hier bei Kontrabanda FM. Unter anderem Musicas del Siglo XX. Musik aus dem 20. Jahrhundert. Tschüss, agur, adeo. Machen Sie es gut. ich lebendig bin. Immer wenn mein Herz sich überschlägt, macht es Sinn. Plötzlich alles los, für 3 Sekunden freien Fall, einfach so. Immer wenn ein Wort nicht sagen kann, denn es fühlt sich anders an. Von 0 auf 110, aus dem Stand losgerannt. Immer wenn mein Leben sich dreht in alle Richtungen, immer wenn es leise wird, Momente sich verdichten. Immer wenn ich weiß, dass der Tag ein Geschenk ist, weil die beste Zeit wie eine Wunderkerze brennt. Immer wenn mir klar ist, wie nah du mir bist, Euphorie, Melancholie. Ich bin ein Teil von beiden Seiten, weil ich lebendig. Contrabanda FM 91.4 en la ciudad de Barcelona, Frau Anna Deppenbusch. Zeit aufzustehen, schnell, schnell, um zur Arbeit zu gehen. Doch erst Mails checken und dann die Kinder wecken und dann Haare glätten, Lidstrich ziehen. Auf dem Weg noch kurz Supermarkt, Einkaufsliste, Check-up gehakt. In Minuten durchgetaktet, zack, zack auf Trab. Denn du, hey, keine geht so aufrecht wie du, auch wenn der Fuß brennt im Jimmy-Schuh-Schuh. Lass Leute denken, lass Leute denken, hey, jede Wette hätte, hätte Perlenkette. Zur Massage, Fitness-Klo, Koffein, frei für den Blutdruck, damit die Nerven halten, Origami-Falten, tick-tack, tick-tack, doch du. Kopf frei, Kopf frei, Kopf frei, Kopf frei, Kopf frei.